Willkommen zurück zur Zockerstube. Ich bin der Christoph. Gut, die anderen sind gerade nicht da. Oder wollt ihr euch mal vorstellen? Moin, ich bin Matthias. Ich bin auch da. Und ich bin natürlich auch da, Adrian. Sehr gut, ist das glorreiche Trio wieder komplett. Ja, liebe Hörer. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einer weiteren Folge des Zockerstuben-Podcast. An die geneigten Hörer und Abonnenten unseres Podcasts. Wir werden heute den zweiten Teil der Strategiespiele-Serie aufzeichnen, beziehungsweise den hört ihr ja jetzt schon. An alle anderen, die uns das erste Mal zuhören, uns findet ihr auf zockerstubecast.blogspot.de. Das ist unser Blog, da findet ihr alle vergangenen Folgen und alles weitere zu uns. Und ansonsten findet ihr uns auch im iTunes Store und könnt uns dort abonnieren. Ja, wie ich eben gerade schon gesagt habe, wir wollen heute unser Thema Strategiespiele weiterführen. Wir haben uns ja in der letzten Folge im Teil 1 mit den Strategiespielen, also Echtzeit-Strategiespielen auseinandergesetzt. Quasi, wir haben die ersten Titel, die wir gespielt haben, so beleuchtet. Gab es natürlich ein paar Unterschiede. Ich meine, wir haben aufgehört mit der Emergency-Serie und mit den anderen Echtzeit-Strategiespielen. Das war so Wechsel 1999 zu 2000, oder? Liege ich da richtig? Ja, so war es letztes Mal. Ja, in der Ecke, genau. So rückblickend, haben wir da noch irgendwelche Titel vergessen? Sind euch noch welche eingefallen, die vielleicht etwas älter sind? Nee, soweit nicht. Also ich meine, wir hätten alles, zumindest das, was ich gespielt habe. Ja, ab 2000. Also wir haben ja bis 2000 gemacht und gut. Emergency in der Zeit, wo Emergency auch, wo wir aufgehört haben, im Jahr 2000, gab es natürlich auch das Spiel Cossacks. Ich weiß nicht, ob euch das noch ein Begriff ist. Das war auch so ein Echtzeitstrategiespiel. Kenne ich, habe ich selber aber nie gespielt. Achso, Matze, hast du das gespielt gehabt? Nee, kenne ich gar nicht. Sagt mir auch nichts der Name. Achso, na gut. Dann nur mal kurz so schneide ich das mal an. Cossacks war ein Strategiespiel, was 2000 rausgekommen ist, wo man die Möglichkeit hatte, so wie bei Age of Empires eigentlich, sich aufzubauen, sich in seinem Zeitalter quasi zu den napoleonischen Kriegen sich weiter zu entwickeln, Truppen zu bauen und dann letztendlich auf den Schlachtfeldern sich zu bekämpfen. Und dort gab es auch einen Editor, was sehr lustig war. Man konnte sich dadurch ziemlich große Schlachten nachbauen. Das Tolle war auch an dem Spiel, dass man die Einheiten gruppieren konnte. Also man hatte die Möglichkeit, verschiedene Formationen mit den Einheiten durchzuführen. Irgendwie, wo dann der General in der Mitte stand und die Soldaten drumherum. Und dadurch hatte man ein sehr abwechslungsreiches Spielgeschehen, wo man auch wirklich mit Köpfchen herangehen musste. Aha. Ich habe gerade mal ein bisschen gegoogelt, sah ja gar nicht so schlecht aus, das Spiel. Es gab auch verschiedene Epochen, also je nachdem, es gab auch das Spiel American Conquest, das kam auch von dieser Cossacks-Reihe. Das kenne ich, ja. Genau, das ist eigentlich genau das gleiche, spielt nur im Unabhängigkeitskrieg. Und auch von der gleichen Firma gab es, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, ich glaube doch Civil War, da war es dann im Bürgerkrieg. Aber eigentlich immer das gleiche Spielprinzip, nur in verschiedenen Epochen. Ah, wann kam das jetzt raus? Wann hast du gesagt? Der erste Cossacks-Teil kam 2000 raus. Ich habe noch ein Spiel, das ist mir eingefallen. Das war noch vor 2000. Das haben wir, glaube ich, auch alle gespielt. Zumindest wahrscheinlich den ersten oder auch den. Ja, die Erweiterung zum ersten Teil war es, glaube ich. Commandos. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das hier runterzählt. Also, ich würde es schon als Echtzeitstrategiespiel zählen. Zwar nicht so wirklich mit Aufbau, aber es war ja schon Echtzeit und ja, es war eine gewisse Strategie und Taktik hatte man ja auch. Ja, habt ihr das gespielt? Kennt ihr das? Ich habe es nur sehr spät gespielt. Du Und kennst dann es, ist, ne? ja, ich kenn's. Das ist quasi so ähnlich wie, wie kann man sich das, wie heißt das Spiel nochmal? Man of War. Ja, genau. So in der Richtung. Aber damals habe ich es nur kurz angespielt und ich weiß auch nicht, irgendwie waren die Levels teilweise ziemlich schwierig und dann habe ich auch nicht viel weitergespielt. Also da habe ich ziemlich schnell die Lust dran verloren. Ja, es ist halt ein weniger ein Spiel, wo man aufbaut und eine Basis errichtet und dann quasi Einheiten en masse baut, sondern man hat ein Team. Es spielt auch im Zweiten Weltkrieg. Und ja, der Spieler hat halt das Kommando über so eine kleine Spezialeinheit, wo jeder eine verschiedene Eigenschaften hat. Also ich weiß nicht, es gab dann noch diesen, ich glaube, der auf dem Titelbild, das war so ein Green Beret Typ, so ein bisschen muskulöser, also der Kämpfer. Und dann gab es, glaube ich, einen Fallenleger, dann gab es einen, der konnte tauchen, meine ich, und Sprengstoffspezialisten und halt so hatte so ein bisschen was wie ja, wie so die Inglourious Basterds. Also die hatten jeder so ihre eigenen Charaktere. Und die waren halt hinter den feindlichen Linien. Ich glaube sogar der erste Teil hieß halt Behind Enemy Lines oder irgendwie so. Und ja, die Mission, ich fand es da ganz geil, da hatten die Gegner so ein Sichtfeld. Also die hatten so ein Kegel, der angezeigt hat, wohin der Gegner gerade guckt. Also das war ganz geil gemacht, weil so konnte man dann entsprechend sehen, ob ich da jetzt lang krabbeln kann oder lang laufen kann und der Gegner mich sieht oder nicht. Aber du hast schon recht, es war sehr schwer. Ich glaube, in den ersten Teil, den hatte ich auch zu Hause, den habe ich auch nur zur Hälfte gespielt, weil das doch sehr, sehr knackig war. Ja? Also ich glaube, ich musste so, damals, weil ich halt auch noch jung war, das ein oder andere Mal eine Komplettlösung zur Hilfe nehmen. Ja, nee, das wollte ich noch erwähnen. Das hatte ich noch, geisterte mir noch so in den Gedanken rum. Ja, gut, dann haben wir ja mit Cossacks den ersten Teil, der 2000 erschienen ist. Ja, Matze, möchtest du weitermachen? Oder hast du. Also so direkt von den ersten 2000ern würde mir jetzt kein Spiel einfallen. Ich würde jetzt eher schon in die zweite Hälfte des ersten oder die zweite Hälfte der 2000er Jahre gehen wollen. Aber wenn ihr vorher noch was habt, dann können wir das chronologisch machen, dann macht ihr erstmal weiter. Also ich hätte noch einen Teil. Dann schieß Der los. mir sehr am Herzen liegt, den ich heute auch noch sehr gerne spiele, ab und zu. Kommt auch aus der Command & Conquer-Reihe. Das wäre Alarmstufe Rot 2. Und ja, wir hatten ja schon in der letzten Folge ein bisschen über die Command & Conquer-Serie gesprochen. Und da war es ja so, dass damals dieser fiktive Konflikt zwischen der GDI und der NOD eingeführt wurde und um dieses Tiberium, diesen Rohstoff Tiberium und mit Alarmstufe Rot, dem ersten Teil, der 96 rauskam, gab es ja dann auch erstmals diesen Konflikt zwischen USA und Amerika, Russland, Entschuldigung. Und Alarmstufe Rot 2 hat das halt diesen Konflikt weitergeführt und in die USA getragen. Also das war so eins der ersten Spiele, was mir bewusst war, wo dieser Konflikt nicht außerhalb der Vereinigten Staaten, sondern auf dem Festland der Vereinigten Staaten ausgetragen wurde. Also ich weiß noch dieses ikonische Intro-Video, wo aus so einem Lautsprecher also so eine Bombensirene erscheint und aus so einem Lautsprecher so eine Warnrufe und dann kommt so eine leicht elektro-rocklastige Musik und man sieht, wie Luftschiffe mit russischer Flagge oder mit diesem Hammer- und Sichel-Symbol über New York fliegen und halt Fallschirmspringer rausspringen. Und das war ein Spiel, also das fand ich sehr, sehr gut, weil das hat diese Reihe ein bisschen auf den Boden zurückgeholt, anstatt dieser fiktive Konflikt, sondern es war halt mal was, das war alles, jetzt, wie soll man sagen, es war zu Zeiten des Kalten Krieges wäre es vielleicht möglich gewesen, so einen Konflikt zu haben. Und das fand ich einfach geil. Die Einheiten waren interessant. Es gab auch so eine abgespaceden Einheiten wie Soldaten mit Jetpacks oder wie soll man das sagen? Also entsprechende Spezialeinheiten. Es gab dann auch so eine Monster, also so genetisch veränderte Soldaten in der Erweiterung und Mammutpanzer und auch wieder die berühmten Tesla-Spulen, die gab es auch weiterhin. Und das war halt alles irgendwie sehr, sehr, sehr nett gemacht und es hat Spaß gemacht, das zu spielen. Besonders. Ja, da gab es ja auch U-Boote, ne? Ja, genau. Und Schiffe. Genau. Das war ja neu. Genau. Weil, und wie gesagt, es gab Flugzeugträger, die kleine Flugzeuge. Also es war von den Maßstäben her passte das alles nicht. Was ja auch noch nie so wirklich in der Command & Conquer-Serie war, weil irgendwie waren Panzer immer sehr klein im Gegensatz zu den Soldaten. Aber vom Spielen her hat das einfach unglaublich Spaß gemacht, weil du hattest halt auch konntest im Multiplayer verschiedene Nationen auswählen. Dadurch hat sich auch so ein bisschen deine, mit wem du verbündet warst, herauskristallisiert. Und was sehr interessant war im Multiplayer, da muss ich eine kleine Anekdote erzählen, man konnte Bündnisse schließen. Also man hat eine Bündnisanfrage geschickt und die konnte von einem anderen dann akzeptiert werden. Oder halt nicht. Das heißt also, hast du jetzt mit einem gegen Computergegner gespielt, also ein 4-on-4, dann war es zum Beispiel so, dass du gemerkt hast, scheiße, alleine schaffe ich das nicht, der Computergegner ist zu stark, dann konntest du deinem menschlichen Mitspieler oder Gegenspieler eine Bündnisanfrage senden und wenn er die akzeptiert hat, hat man halt gemeinsam gekämpft in dem Zeitpunkt, in dem Moment. Und das Lustige war, man konnte dieses Bündnis aber auch wieder aufheben. Das heißt also, ich habe mal mit einem Kumpel gespielt und wir hatten gesagt, wir spielen gegeneinander. Und wir hatten zwei schwere Gegner, also Computergegner. Und es war sehr, sehr schwer. Und wir haben uns dann auf ein Bündnis eingelassen, beiderseits, weil wir das anders nicht geschafft hätten. Haben dann den Gegner auch bezwingen können, unter sehr großen Verlusten. Es war allerdings so, dass ich mehr Flugzeugträger und Flugeinheiten hatte und mein Kumpel mehr Panzereinheiten. Bei dem Angriff sind halt mehr Bodentruppen hops gegangen als Lufteinheiten. Und im Endeffekt haben wir dann ja, weil wir wollten ja einen Gesamtsieger ausfechten, haben wir das Bündnis wieder aufgehoben, was für ihn natürlich zum Verhängnis wurde. Ne? Und ja, somit habe ich dann die Schlacht gewonnen, ne? Also das fand ich sehr, sehr gut und es waren halt wieder die typischen Einheiten wie Tanya und es gab dann Navy Seals und Yuri, der ja eigentlich, ich glaube auch in den anderen Command & Conquer-Teilen war es Kane, aber Yuri war ja auch schon im ersten Teil dieser kybernetische Russe da und das hat alles irgendwie ein sehr rundes Paket abgegeben. Gibt es auch, glaube ich, heute, ich weiß nicht, ob es da sogar auch den Multiplayer kostenlos gibt, müsste man mal gucken. Aber das Spiel kostet nicht mehr viel und also das kann man auch heute noch spielen. Trotz der etwas schlecht gealterten Grafik ist das wirklich noch gut. Also für LAN-Partys ein schneller und sehr lustiger Zeitvertreib. Kann ich also nur empfehlen. Ja. So viel dazu erstmal. Das wäre jetzt mein Titel, der Ende 2000 ist der rausgekommen. Oh, ja. Stimmt. So, Adrian, hast du noch was auf deiner Liste, was in diese Ära reinfällt? Also in diese Ära jetzt nicht. Jetzt, da wir von Command & Conquer gesprochen haben, ist mir gerade auch noch eingefallen, es gab auch einen Ego-Shooter. Der war auch ganz interessant, nur kurz nebenbei, einfach so, wenn man vorher die ganze Zeit Command & Conquer gespielt hat und man war dann auf einmal im Ego-Shooter und man hat das alles quasi aus der Soldatenperspektive gesehen, auch ganz interessant gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das hieß Command & Conquer Renegade. War auf jeden Fall ganz interessant. Ich habe es nie gespielt, ich habe nur jetzt gehört, dass da ein Fanprojekt, also das kann man jetzt wohl kostenlos in aktueller Grafik spielen. Irgendwie so ist da jetzt was rausgekommen. Müsste man mal gucken. Und sonst weiß ich gerade nicht, also es gab zu der Zeit, also ich habe auf jeden Fall ein Spiel gespielt, das hieß Star Trek Armada. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher, wann das genau rausgekommen ist. Guck mal kurz. Und das war eigentlich auch wieder ein Strategiespiel, wo du deine Einheiten bauen konntest, wo du deine Basis erbaut hast. Du hast halt gegen verschiedene Rassen dann gespielt, halt im Weltall. Du hast halt deine Schiffe gebaut und auch so wie bei, ja letztendlich wie bei Command & Conquer, für dich Rohstoffe abgebaut, womit du das erstmal alles bauen konntest. Und das ist 2001 rausgekommen, also zumindest der zweite Teil. Ich glaube, den ersten hatte ich dann gar nicht gespielt. Ich habe dann mit dem zweiten gleich angefangen. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt. Ich bin leider nie so der Star Trek-Fan gewesen, darum habe ich da leider komplett die Finger von gelassen. Auf jeden Fall, das war ein sehr interessantes Spiel, weil man auch in gewisser Weise, oder es war so ähnlich auch wie, sagen wir mal, Command & Conquer. Nur man hatte hier auch so zum Beispiel die Möglichkeit, andere Schiffe zu reparieren. Und die Schiffe waren immer mit einer bestimmten Besatzung besetzt. Und wenn die Schiffe zum Beispiel so zerstört waren, dass die Lebenssysteme nicht mehr funktionstüchtig waren, dann ist die Besatzung auf dem Schiff gestorben oder hat keiner überlebt. Und man hatte die Möglichkeit als Feind oder von sich selber diese Schiffe wieder zu besetzen, indem man Leute rübergebeamt hat und dann für sich wieder verwendet hat. Und das kannte ich halt vorher noch nicht so in der Form, dass man irgendwie Einheiten, die nicht mehr irgendwie besetzt waren, neu besetzen konnte und für sich halt aneignen konnte. Ja, so viel erstmal zu dem Spiel. Kurze Frage. Mit Star Trek sind wir jetzt schon bei einem Lizenztitel. Wollen wir jetzt gleich erstmal alle Lizenztitel abhandeln, die es so im Bereich der Strategiespiele gab, oder wollen wir weiterhin chronologisch vorgehen? Ich würde sagen, man kann auch weiter chronologisch vorgehen. Also gut, dann machen wir aber auch mal so viele Lizenztitel fallen mir auch gar nicht ein. Oh, ich habe da doch so einige noch auf der Liste. Also so, ja, so 2-3 hätte ich da noch, die man ansprechen könnte. Aber die kommen ja auch gleich. Also wann hat's 2001 hast du gesagt, war das jetzt, ne? Star Trek Armada, ja, 2001, oder? Armada 2 war das. Genau. Ja, Matze, hast du denn jetzt schon mal in der Zeit oder bist du erst wirklich später in der 2000er Hälfte eingestiegen? Ja, ich schaue gerade mal nach dem einen, wann das rauskam. Ja, also ich hätte jetzt auch, es kam im November 2001 raus, also das ist ein Lizenztitel, Star Wars Galactic Battlegrounds. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ja, habe ich letztens bei Steam für 2 € oder sowas gesehen, habe ich aber leider nicht gekauft. Ja, also es ist im Prinzip ein stinknormales Echtzeit-Strategiespiel in Richtung Age of Empires, hat mich das immer so erinnert, was ich damit sehr viel gespielt habe, deswegen habe ich das auch so ein bisschen gespielt, wo du halt sozusagen deine Kommandozentrale hattest und dann ja alles abbauen konntest und dich weiterentwickeln konntest und dann Jedi-Tempel bauen und dann ja im Prinzip ein ganz normales Spielprinzip von einem Echtzeitstrategiespiel. Ja, war ab und zu mal ganz witzig, das dann mal einfach in dieser Star-Wars-Umgebung zu spielen. Wann kam das raus? 2002. November 2001 also und die Erweiterung im Mai 2002. Oder ja, genau. Weil jetzt, wo du Star Wars nämlich nennst, ist mir gerade eingefallen, es gab ja auch das Spiel, das war ein Jahr vorher, ist es rausgekommen, Star Wars Force Commander. Das war auch so, wie du gesagt hast, man hat seine Basis aufgebaut, sich seine ganzen Truppen gebaut und dann hat man gegeneinander gekämpft. Das sagt mir gar nichts. Also Galactic Battlegrounds kenne ich und dann halt das spätere Empire at War, das ist aber ja erst weitaus später in... Ja, das ist ja relativ neu, also ja. Sehr, sehr spät rausgekommen. Gab's jetzt für 6 Euro auch bei Steam, habe ich aber auch nicht gekauft, weil... Also ich kann es nur empfehlen. Also ja, ist jetzt toll. Das Angebot ist leider schon vorbei. Ah, also ich lese auch gerade, dass Star Wars Galactic Battlegrounds auf der Engine von Age of Empires 2 basiert. Ja, gut, ich auch, was dann halt im Prinzip genau dasselbe ist, nur auf Star Wars getrimmt. War aber trotzdem ab und zu ganz witzig. War das denn schon, ich bin jetzt gar nicht im Bilde, wann die Prequels zur Star Wars Trilogie kamen, hat das schon quasi die Prequels, das Zeitalter der Prequels behandelt, also sprich mit Anakin, Naboo und dem nervigen Jar Jar Binks und Co. Oder war das noch auf die alte Trilogie, also auf die Urtrilogie getrimmt? Ich glaube mit, also also Anakin war, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, ein Volk, was du auch spielen konntest, war hier, ja, wie heißen sie auf jeden Fall, die Gungans, genau. Also die Gungans gab es da auch im Galactic Battlegrounds, also müsste es auf jeden Fall schon einen Teil von den Neuen drin haben. Ja, okay. Weil ich glaube, auch irgendwann in irgendeiner Kampagne hast du Jar Jar Binks getroffen. Dann, konntest du ihn umbringen? Nein, ne? Nee, leider nicht. Schade. Naja, gut. hoffen wir, dass das in Star Wars 7 besser wird. Gut, das war... Ja, Star Wars. Ja, jetzt sind wir auch schon fast in den Lizenztiteln drin. Aber egal, wir machen trotzdem chronologisch weiter. Ja, war auch chronologisch. Ja, ist ja richtig, ich sag ja nichts. Ich habe jetzt noch einen Titel. 2002 kam das allseits beliebte, groß gefeierte und dann ja wirklich zu einem Welterfolg leitende Warcraft 3 raus. Habt ihr das gespielt? Jetzt sagt ja nicht nein. Also das sollte man gespielt haben. Ich habe sehr spät gespielt. Was? Also ich habe es erst auf LANs richtig gespielt. Also nämlich als wir dann Tower Defense und sowas gemacht haben. Das war zum Beispiel ein Teil an dem Spiel, was ich überhaupt nicht mochte. Ich hasse also Tower Defense. Also das fand ich schon immer ganz lustig. Obwohl ich ja damals die ersten Warcraft-Teile gespielt habe. Und aber ich weiß nicht, bei Warcraft 3 habe ich nicht mehr so viel gespielt. Also außer auf LANs. Also ich muss sagen, ich habe Warcraft 3 gekauft in so einem Bundle. Da war diese Erweiterung, The Frozen Throne, hieß das, glaube ich, war auch gleich mit dabei. Es kam später raus, ich weiß, das, also habe ich es auch nicht gleich zum Anfang gespielt, aber ich fand es gut. Also ich muss sagen, ich fand das Spiel wirklich gut. Das war eine sehr interessante Kampagne und ja, wie soll ich sagen, es war trotz dieser leicht comichaften Grafik irgendwie doch fesselnd. Und ich muss auch sagen, der Multiplayer war in der Hinsicht gut. Das ist nämlich während des Studiums habe ich das sehr viel gespielt. Jetzt nicht in der vorgesehenen Variante, sondern verschiedene Mods. Zum Beispiel, also den Dota ist ja aus diesem Spiel entstanden, sagt euch ja alles irgendwie was, ne? Das ist ja hier jetzt League of Legends, wird ja jetzt hier weltweit gefeiert. Dota habe ich auch über diese Mods gespielt, aber da gab es halt so verschiedene Mods, die an dieses Dota-System angelehnt waren, aber das waren so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, hier, Hero Defenses heißt es, lese ich gerade. Also, das war ganz cool. Da hat man mit 4 Leuten, konnte man sich vorher aus irgendwie so 10, 12, 20 verschiedenen Helden einen auswählen. Und dann musste man immer gegen so Wellen von Computergegnern kämpfen. Also, so wie man es aus diesem Zombie-Mod von Call of Duty kennt oder sowas. Mhm. Und, das war halt geil, weil wenn man das zu viert im LAN, das haben wir mit meinen Kommilitonen, habe ich das oft gespielt, da musste man halt auch ein bisschen gucken, wer hat welche Klasse. und oder was kann dein Held? Und dann war es halt so, wenn nur Krieger auf dem Feld waren, war das kontraproduktiv, weil du hattest dann keinen, der irgendwen geheilt hat. Ich meine, es war gut, dass diese Mods schon allein zugelassen haben, dass jede Klasse nur einmal auf dem Feld war, sodass nicht jeder mit den, also dass nicht alle die gleiche Klasse hatten. Aber die haben echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Das war besser. Dieses Dota-Ding hat mich nie so gefesselt oder League of Legends, weil man da ja halt mit einem Helden gegen andere Helden kämpft und irgendwie, also ich gucke mir das gerne an, ich höre auch gerne Leuten zu, wie die darüber reden, aber ja, selber spielen, da habe ich glaube ich nicht den Elan zu. Aber Warcraft 3, wie gesagt, das mit diesen Mods, die das da hatte, fand ich es richtig gut. Also kann ich auch nur empfehlen, dass man das mal nachholt. Mhm. Ja, haben wir so ein gutes Spiel recht schnell abgehandelt, höre ich so, ne? Ja, ja, ich kann dazu nicht viel sagen, weil mein Stiefbruder hat das damals immer gezockt, aber sehr, sehr viel. Und darum hat mein Vater mich immer da möglichst schon weggehalten von diesem Spiel, weil er Angst hatte, dass ich dann auch nur so den ganzen Tag zocke. Ja, okay. Nee, aber das, also das war, wie gesagt, das war ganz gut. Die Story war halt, wenn man auf so eine Fantasy, mittelalterlichen, ja, Geschichten steht, auf so ein Setting, dann ist natürlich die Kampagne auch was, wenn man einfach nur mal sich der Kampagne hingeben möchte und ein bisschen daddeln, ne? Mhm. Also das kann man dann ruhig machen. Ich sag auch so, das hatte damals auch so ein episches Intro-Video, wie so Orks und Menschen aufeinandertreffen. Fand ich super geil. Also muss man sich auch nochmal angucken vielleicht. Das ist wirklich, wirklich gut gemacht gewesen. So CGI und ach, wunderbar. Ja, das also, stimmt. Wie gesagt, so damals konnte man mich mit solchen Sachen echt fesseln. Ne? Da konnten die Spiele dann vielleicht auch nicht so die Tiefe bieten, aber wenn das Intro schon so geil war, dann war man schon irgendwie gepackt. Ne? Ich meine, das war ja damals, haben die Spiele ja auch noch ein bisschen mehr, also da war ja die Informationsvielfalt auch noch nicht so gut. 2002 hatte ich, glaube ich, noch nicht kein Rundum-Internet am Computer, meine ich. Das war aber die Zeit, wo man sich die Zeitschriften geholt hat und über die Zeitschriften. Richtig, und da musste man sich. So wie GameStar oder so. Ja, aber da musste man sich schon informieren, dass das Geld gut investiert war, ne? Ja. So. Beziehungsweise, da war man dann gehypt, wenn so ein geiles Intro-Video zu sehen war. Das stimmt. Ja, 2002, 2003 war Warcraft 3, beziehungsweise die Erweiterung The Frozen Throne. Ja, das bei mir ist dazu zu sagen, das war so die Zeit, wo die LAN-Partys anfingen bei mir. Also da haben wir uns wirklich oft in Weinrode getroffen, in diesem klitzekleinen Haus da über der Turnhalle, diesem Raum da in der Turnhalle und haben da teils mit 30 Leuten gesessen und gezockt. War da passen 30 Leute rein. Ja, und du wirst es nicht glauben, wir hatten damals keine TFT-Monitore. Das waren noch die alten Röhrenmonitore. Ja, das frage ich mich auch gerade. Da. Das hat geklappt. Es gab zwar ab und zu mal Stromausfälle, weil das Netz überlastet war, aber es hat funktioniert. Und da haben wir halt auch viel Warcraft 3 gespielt. Und als ganz großes Spiel, was auch 2003 rauskam, und das Spiele würde ich heute gerne nochmal mit euch spielen, aber wir kommen ja nie dazu. Command & Conquer Generals, beziehungsweise Command & Conquer Generäle. Also da muss ich sagen, das war ein sehr, sehr gutes Spiel. Auch wenn der Netzwerkcode nicht so gut war, aber für LANs super geeignet. Habt ihr das gespielt? Also ich hab's schon gespielt, also aber auch wieder sehr spät. Ich hab's erst zum Studium exzessiv gespielt, dann mit den Kommilitonen, da haben wir dann, wenn die Vorlesung halt langweilig war, unsere Laptops rausgeholt und haben dann halt Generals gespielt nebenbei. Und das war schon ganz cool, muss ich sagen. Also es hat mir auch sehr gefallen und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ja, kann ich wieder nichts zu sagen. Ja, Adrian, was hat dir denn so gut gefallen an dem Spiel? Naja, erstmal im Gegensatz zu den anderen Teilen, du konntest ja, als du deine Basis aufgebaut hast, konntest ja auch Helikopter und Flugzeuge und so bauen. Und ich glaube, das war in den anderen Teilen alles gar nicht so, oder? In der Helikopter. Form. Du konntest auch Helikopter in, also zumindest Transporthelis mit in Alarmstufe Rot 2 bauen, aber keine Kampfhelikopter. Das stimmt. Genau, und ich weiß auch nicht. Also es hatte irgendwie was, was die anderen Command & Conquer-Teile nicht hatten. Und der Vorteil war, finde ich, dass die Karten auch nicht so groß waren. Also wenn du viele Spiele heute spielst, dann sind die Karten teilweise riesig und dann dauert es dementsprechend. Und bei Command & Conquer fand ich das, war es eigentlich immer so, dass die Karten relativ klein waren und dass man sehr gut auch mal zu dritt oder zu viert halt mal eine schöne Runde spielen konnte, die relativ schnell auch ging. Also man brauchte da jetzt nicht 2, 3 Stunden, um dieses Spiel zu spielen, sondern es hat auch mal eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde gereicht. Ich fand's gut, dass es 3D war, beziehungsweise dass man schon rein und rauszoomen konnte. Das weiß ich, ich glaube, das hatten die anderen Teile von Command & Conquer zumindest nicht. Und Nee, das stimmt. ich fand das Setting einfach gut. Es war wieder ein, es spielt zwar in der Zukunft, ne, also leicht in der Zukunft, aber es war doch irgendwie so ein sehr aktuelles Setting. Die Ja, anderen, mit Terroristen und so, das genau, stimmt. die anderen waren immer alle irgendwie so, ja, sehr, sehr Science-Fiction-mäßig oder es gab halt diese mittelalterlichen oder halt Fantasy-Spiele. Und hier war mal so ein Spiel, das war halt mit relativ aktuellen, echten Einheiten, also Fahrzeugen, Panzern und so. Gut, es war natürlich so ein bisschen, es wurde ja auch mehrfach indiziert, der Teil oder ausgetauscht oder geschnitten in Deutschland wegen dem 11. September, weil es halt da diese, wie hießen die, GBA oder sowas, ne? Globale Befreiungsarmee. Ja, genau. Und das waren ja so Ja. war schon an Al-Qaida angelehnt, ne? Waren Turbanträger, es gab Selbstmordattentäter und sowas, den Darum wütenden. wurde es ja in Deutschland auch indiziert. Ja, zumindest, es wurde dann geschnitten. Also es gab keine Ja, gut. Selbstmordattentäter mehr, sondern das waren Ja, es wurde fahrende insofern Fässer, indiziert, ja. dass umbenannt wurde. Ja, genau, und es waren dann halt wieder Cyborgs und es waren dann halt fahrende Fässer. Und es gab dann diesen wütenden Mob. Das war halt eine Gruppe wütender, aufgebrachter Araber. Also jetzt oder Menschen, ich will jetzt mal politisch korrekt sein, war so eine wütende Menschenmenge. Und die konnte man dann später aufrüsten mit Gewehren und Molotow-Cocktails. Und das war eine wirkungsvolle Waffe, ne? So, und die haben sie dann halt auch umbenannt in den Cyborg-Trupp und das, wie das halt bei den alten Teilen auch war, damit dann diese Dosengeräusche waren und sowas, dass dann halt dieses Menschliche aus den Einheiten genommen wurde, ne? Und ich glaube sogar, dass die ganzen Nationen, in der amerikanischen waren es China, USA und dann diese GBA und das wurde auch alles umbenannt, ne? Irgendwie, dass es halt nicht diesen Ja. Bezug zu diesen echten Nationen hat, ne? Also die GBA auf Deutsch war die globale Befreiungsarmee, die wurde in die entschärft auf IBG, internationale Befreiungsgruppe zum Beispiel. Ja, also gab da so Schnitte. Fand ich nicht gut. Ich bin froh, dass ich noch die alte Version habe. Aber naja, kann man aber auch so spielen. Wie gesagt, ich fand's hier gut, was Command & Conquer immer schon hatte, die hatten so an relativ real oder an echt mögliche oder zumindest in Theorie bestehende Sachen hatten sie dann diese Superwaffen angelehnt. Chronosphäre, Wetterbeeinflussung oder halt hier so Raketensilos oder dann Plasmakanone und so. Also es waren so Sachen, die hat man schon mal gehört, die sind in irgendeiner Weise auch möglich, aber ja, die gibt es halt so nicht. Oder zumindest nicht zu dem Zwecke. Und da fand ich das halt gut, wie die das immer eingesetzt haben. Ne? Und letztendlich, ich fand, dass die Spiele waren immer gut in den. Man musste. Wir haben natürlich immer mit Aufbauzeit gespielt auf den LAN-Partys, was für den Netzwerkcode nicht gerade vorteilhaft war. Aber hat man dann so gespielt, hat man einfach so gespielt, ohne jetzt einen Rush, aber auch nicht mit Aufbauzeit, war es dann halt immer so sehr interessant zu gucken, wenn dein Gegner eine Superwaffe hatte, dann hatte man richtig Druck, weil die konnte dann schon verheerenden Schaden anrichten, ne? Naja, und was halt auch interessant war, war, dass die, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich denn jetzt sagen? Du warst bei Superwaffen? Nee, ich hatte was anderes im Sinn. Okay. Mein Hund hat mich gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht hier. Ja, habe ich vergessen. Aber das mit den Superwaffen, das gab es auch in keinem anderen Command & Conquer Teil, ne? Na, doch, es gab auch immer schon Superwaffen in den anderen Teilen. Zum Beispiel Alarmstufe Rot 2 hatten die Russen auch ein Raketensilo. Oder okay, das habe ich nicht gespielt. Die Amerikaner hatten eine Chronosphäre. Da war okay, auch so ein Wetterbeeinflussungsding oder so. Also das gab es auch schon. Aber hier war das halt ganz, die waren halt auch so geil inszeniert. Ne? Wenn man diesen Scud-Werfer von dieser GBA hatte, diese 5 Raketen oder so, das war halt geil. Das sah gut aus. Ne? Jetzt weiß ich wieder, was hier neu war. Das kannte ich vorher zumindest noch nicht. Du hattest hier auch verschiedene Generäle, die du wählen konntest. Die haben dann halt entsprechende Zusätze gebracht. Wie zum Beispiel, wenn man Einheiten, also hat man gegnerische Einheiten bekämpft, hat man Punkte dafür bekommen. Und mit diesen Punkten konnte man sich dann in einer bestimmten Doktrin entsprechende Zusätze holen. Wie zum Beispiel A-10-Angriffe von einem Flugzeug über 2 bis 3 oder ein Tarnkappenbomber, der dann ein entsprechendes Gebiet bombardiert hat. Und das fand ich ganz gut. Das hat sich ja jetzt in späteren Spielen auch so fortgesetzt, wenn wir dann später natürlich zu Company of Heroes oder Dawn of War kommen. Dieses Doktrinensystem. Aber da war das auch erstmals, dass man mit diesen Punkten zusätzliche Hilfen anfordern konnte während des Spielgeschehens. Und das war echt gut. Das hat das Spiel hat einen schönen Spielfluss gebracht, wenn der Netzwerkcode gehalten hat. Genau, ich fand das auch. Das war halt anders als die anderen Teile. Gut, Alarmstufe 2 habe ich jetzt nicht gespielt. Aber man hatte halt viel Neues, wie du schon gesagt hast, mit dem Reinzoomen, dass du andere Lufteinheiten hattest, mit den Superwaffen auch, alles. Es hatte schon so seinen Reiz. Sonst fällt mir auch noch zu dem Thema ein, also ich glaube, das kam auch parallel oder vielleicht ein Jahr später raus, Act of War. Ich weiß nicht, sagt euch das was? Sagt mir was, habe ich aber nur bei dir immer gesehen. Genau, also das war so ein Spiel, also damals, ich habe ja sehr spät mit Generals angefangen und Act of War, das war so ein Spiel, das war eigentlich genauso wie Generals, nur ich fand es persönlich ein bisschen cooler. War das gleiche Spielprinzip, man musste halt Rohstoffe sammeln mit seinen Fabriken, man hatte auch Superwaffen und man konnte sich auch gegen die Superwaffen verteidigen. Also zum Beispiel mit den Amerikanern hatte man Atombomben und du konntest dir 50 Atombomben-Silos bauen und dann, wenn du einen Feind hattest, hast du den einfach komplett bombardiert mit 51 Stück. Oder, das war immer ganz lustig, im LAN-Modus, da gab es immer die Situation, da hat man sich dann zusammengeschlossen und hatte zusammen 100 Atombomben. Und dann haben wir uns einen ausgesucht, hatten den angegriffen und derjenige, der hat aber auch dementsprechend viel Abwehr gebaut, weil er wusste, dass wir das machen. Und der hat alles abgewehrt. Und so ist es dann immer lustig gewesen und da haben wir uns so geärgert, weil das ging halt so einfach, ne? Aber es hat auch, so wie bei Command & Conquer, hat das auch Energie gekostet und man musste dementsprechend schon vorsorgen. Und das Gute an dem Spiel war auch, dass man das, oder beziehungsweise, dass die Maps relativ realitätsnah waren, also ich fand die Grafik noch ein bisschen besser und es war auch so, dass man mit seinen Truppen oder seinen Einheiten in die Häuser sogar rein konnte, die besetzen konnte und dann von dort aus rausschießen konnte. Ja gut, aber das quasi konnte man ja bei Command & Conquer auch schon, dass man Häuser besetzen konnte. Ja, aber zum Beispiel, man hatte dann so einen Stadtteil und dann konntest du einfach in ein beliebiges Haus gehen in den meisten Fällen und da deine Truppen halt platzieren. Also habe ich jetzt nicht in Erinnerung, dass das bei Command & Conquer auch ging. Aber ich kann mich auch irren. Also ich bin jetzt nicht sicher, ob die dann so rausschießen konnten, wie das dann später bei Company of Heroes war. Also dass das so aussah. Aber ich meine, man konnte auch Häuser besetzen. Müssten wir einfach nochmal spielen, wie ich es ja vorhabe. War das bei Command & Conquer auch so, dass man seine Truppen in einen Helikopter reinpacken konnte und dann absetzen konnte? Ja. Okay, gut. Das ging auch schon. Okay. Ja, gut. Es war eigentlich relativ ähnlich und ja gut, das war halt so meine Zeit. Also ich habe dann Act of War gespielt, während die anderen Command & Conquer Generals gespielt haben. Das ist auf jeden Fall auch zu empfehlen. Ist auf jeden Fall ganz toll. Ja, das waren diese zwei Lager, ne? Entweder Command & Conquer oder Act of War. Aber ich glaube, Command & Conquer war dadurch erfolgreicher, weil es halt bekannter war, ne? Es war eine und ich glaube, es war auch einfacher zu installieren. Bei Act of War hattest du ziemliche Schwierigkeiten, also musstest viel umgehen, um das einfach mal so zu installieren und zu vervielfältigen. Und was wir natürlich nie gemacht haben. Wir haben immer alles original gekauft. Genau, nur um das für alle zu vereinfachen, dass sie nicht alle ihre Spiele mitnehmen mussten und nicht alles voll wird, hat man es so gemacht, ne? Mhm. Genau. Nee, also es war einfacher, irgendwie das Spiel zu installieren. Es war nicht so aufwendig. Bei Generals jetzt und bei Act of War hat es ja dementsprechend mehr Aufwand. Mhm. Das war. War das zeitgleich zu Generals oder kam das später raus? Das Act of War. Eine gute Frage. Da muss ich mal kurz nachschauen. Act of War. Bin mir jetzt auch gerade nicht sicher. Also ich meine, die Grafik war sogar ein bisschen besser als bei Command & Conquer Generals, genau, 2005 ist es rausgekommen. Und ich weiß jetzt nicht, wann kam Command & Conquer raus? 2003. Okay, genau. Also gut, dementsprechend nochmal in der Schiene Nachfolger, könnte man sagen. Mit besserer Grafik. Hm. Ja, gut. Also 2005 Act of War vergleichsweise zu Generals. Matze, hast du denn jetzt einen Titel, der jetzt 2004 rausgekommen ist? Weil wenn nicht, würde ich gleich nochmal zwei anreißen. Dann hau rein. Mein nächster würde erst 2006 kommen. Gut. Ich habe zwei Lizenztitel. Der eine, ich glaube, Adrian, den haben wir mal versucht zu spielen, hat dich nie geflasht. Kann ich zwar nicht verstehen, aber Dawn of War kam von THQ, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob Relic auch beteiligt war. Ist ein Echtzeitstrategiespiel basierend auf der Lizenz von Warhammer 40k von Games Workshop, von dem Tabletop-Spiel. Damals habe ich das ja auch noch gespielt, das Tabletop. Fand ich super gut. Und da es dann mit jeder Erweiterung, die dazu rauskam, immer mehr Völker gab, sodass, glaube ich, sogar, ich meine, dass am Ende sogar alle Völker, die es auch als Tabletop-Figuren gab, in dem Spiel gab, was halt eine sehr große Vielfalt gab. Und seien wir mal ehrlich, ich habe das Tabletop auch nie wirklich gespielt. Ich habe die Figuren bemalt, es war schweineteuer, es ist Mordsarbeit, es sieht dann zwar sehr gut aus, aber dann das noch zu spielen, da muss man sich mit einem treffen und einen Tisch aufbauen und dann diese Figuren und das dauert sehr lange. Und da, so war es im Endeffekt wie das Echtzeit, also wie das Strategiespiel auf dem Tabletop, hatte man seine Figuren in digitaler Form und konnte dann so spielen, wie man das halt gewohnt war von Echtzeitstrategiespielen. Fand ich sehr gut, war für mich ein Top-Erlebnis. Ich habe auch die komplette Serie hier zu Hause. Fantastisch. Also sollte man mal antesten, wenn man so ein bisschen in dieses in dieses Setting rein möchte, dass die Welt halt nur noch in Krieg besteht im Universum und die verschiedenen Völker von dem Imperium, also sprich den normalen Menschen über die Space Marines, die genetisch hochgepushten Supersoldaten in ihren Servorüstungen oder den Space Orks oder den entwickelten Tau mit ihren Kampfanzügen oder die Elder mit ihren spirituellen Avataren. Und also, wie gesagt, wenn einer da so ein bisschen reinschnuppern möchte oder da schon immer mal Dawn of War, gibt es, glaube ich, sogar eine komplette Box, recht günstig. Kann ich nur empfehlen, sich die mal anzugucken. Und das ist von 2004 und mit der Zeit kam halt immer wieder Erweiterungen raus. Entsprechend, die Grafik ist auch immer noch gut. Und das Spielprinzip ist, wie auch dann vom späteren Company of Heroes, was ihr wahrscheinlich ansprechen wollt, weil es halt von der gleichen, vom gleichen Entwickler ist. Habt ihr wahrscheinlich nicht gespielt, oder? Nein. Nee, ich hab's ja nur mit dir mal angespielt. Genau. Ja, es war schon okay, aber weiß nicht. Also wir haben es auch nicht so viel gespielt, glaube ich, ne? Ja, nee. Es gibt auch noch einen zweiten Teil, der kam natürlich später. Ich reiß das jetzt nur kurz an, weil ihr das den wahrscheinlich auch nicht gespielt habt. Der war grafisch wunderbar und von der Engine her, was mich da leider ein bisschen gestört hat, war, dass die Völker, es gab nur noch 4 Völker und es war dann doch eher so ein bisschen taktischer, also nicht mehr so das Echtzeitstrategie, dass man seine Basis aufgebaut hat und dann alle Einheiten zur Verfügung hatte, sondern man hatte pro Maps immer quasi nur so wie haben sie denn das genannt in dem Spiel? Also so eine Abwurfkapsel. Und über die hat man dann halt Verstärkungseinheiten produzieren können, aber nicht mehr so eine richtige Basis. Man musste dann eher mit einem kleineren Trupp, aber von Spezialisten operieren in verschiedenen Maps. Da habe ich den Multiplayer nie gespielt, weil der auch nur online irgendwie möglich war. Was aber auch bei Dawn of War und Dawn of War 2 erstmals so mir zumindest in Sinn gekommen ist, oder was ich so gemerkt habe, dass die Spiele so ein Micromanagement hatten. Sprich, man hatte einzelne Einheiten und diese Einheiten konnte man dann nicht, also wie bei den alten Command & Conquer-Teilen hat man die Einheit gebaut und die konnte das von Anfang an und das bis zum Ende. Und hier konnte man eine Einheit bauen und man konnte die Einheit dann nochmal im Kleinen verbessern. Zum Beispiel eine bessere Rüstung geben oder der hatte man noch die Auswahl zwischen 2 verschiedenen Waffen. Also sprich, habe ich einen Kampfanzug gebaut, dann konnte ich sagen, okay, der soll jetzt eine Plasmakanone haben oder einen Bolter oder einen die und die Waffe. Und das konnte man dann noch zusätzlich die Einheit auch upgraden oder verbessern beziehungsweise umändern. Und das ist mir damals da das erste Mal aufgefallen. Das werden wir dann später ja auch nochmal hören bei einem Titel, der 2006 rauskam. So viel zu Dawn of War. Also kann ich euch auch nur ans Herz legen, dass ihr das mal ausprobiert. Können wir auch gerne mal zusammen machen, weil das macht echt Spaß. Ein anderer Titel, den müsstest du aber gespielt haben, Adrian. Schlacht um Mittelerde. 2004 kam das raus. Echtzeitstrategie. Ja, das habe ich gespielt. Das hast du, glaube ich, auch, ne? Und ja, das habe ich sogar. Würde ich an deiner Stelle. Aber den zweiten Teil habe ich nicht. Den zweiten Teil habe ich, aber deinen ersten Teil würde ich hüten und pflegen, weil der ist 35 Euro mittlerweile wert im gebrauchten Zustand. Den gibt's nämlich nicht mehr. Ja, ich habe letztens mal geguckt. Also der ist teuer geworden. Also das war auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel, muss ich sagen. Also fand ich auch. Also ich weiß nicht, auch gerade zu der Zeit, wo der Film rausgekommen ist, ja. Wenn man den geguckt hat und dann schon ein Herr der Ringe-Fan war, dann war das natürlich eine nette Sache, wenn man das auch nochmal in einem Strategiespiel irgendwie mal ausleben konnte. Deine Verbindung ist gerade ein bisschen schlecht gewesen, aber man konnte dich hoffentlich verstehen. Adrian, was fandst du an dem Spiel so gut? Also was war denn da, wo sagst denn du, was da für dich das erste Mal so ausschlaggebend war? Also was? Naja, erstmal natürlich, dass es überhaupt in der Herr der Ringe-Zeit überhaupt stattfand. Also sagen wir mal wie ein Mittelalter-Spiel, nur noch mit Orks und halt mit den ganzen Charakteren aus Mittelerde. Und ich habe es halt ganz gerne gespielt, weil man oder gerne die Modi gespielt, wo man seine Burg hatte und diese auch verteidigt hat und dann zum Beispiel die Orks jetzt gekommen sind. Oder was auch interessant war, dass man halt spezielle Helden hatte, die man einsetzen konnte. Wie zum Beispiel, ich glaube, man konnte sogar auch Gandalf nehmen oder spezielle Leute von Rohan, mit denen du dann rumreiten konntest. Und das Lustige war, wenn du zum Beispiel die von Rohan hattest, die Reiterstaffel, sage ich mal, man konnte dann einfach die Orks überrennen. Ja, und dann hat man die unter die Hufen halt plattgetreten und das war immer ganz interessant. Da konntest du so schon ein paar Einheiten ausschalten und dieses Spielprinzip, das fand ich einfach ganz toll, auch mit der Zauberei und dass du Elfen dabei hattest und auch quasi jetzt sagen konntest, aha, da kommen die Feinde, dann hole ich mir mal die Waldelfen dazu und dann sind, ich glaube, aus dem extra Wald sind dann Waldelfen gekommen und haben dann die Orks auch attackiert. Also es hatte viele Sachen zu bieten und man konnte es aus jeder verschiedenen Perspektive mal spielen. Und das fand ich ganz interessant. Richtig, fand ich auch. Allein schon wegen dem Setting, weil man da gerade so durch die Filme gehypt war. Und wie du schon sagst, ich fand das auch sehr gut, dass man so Schlachten von Helm's Klamm oder Minas Tirith nachspielen konnte. Das war für mich echt ein Highlight. Was ich da sehr neu fand, was auch zum im selben Jahr erschienenen Rome Total War, ich weiß nicht, ob wir das auch noch erwähnen werden, da habe ich es zumindest auch so gesehen, aber dass man zum Beispiel diese Reiter von Rohan, die waren effektiv gegen normale Fußeinheiten mit Schwertern, weil die konnten diese überrennen. Haben die Orks oder die Urukais aber Speere gehabt, dann sind deine Reiter in den Tod gelaufen. Und das fand ich erst, das fand ich einfach gut, weil das war so das erste Mal, dass ich gesehen habe, okay, die Einheiten haben auch nicht nur verschiedene Waffen, um optisch oder schadenstechnisch anders was auszurichten, sondern es sind auch manche Einheiten gegen andere effektiver oder gar nicht effektiv. Also wenn man so in die Command & Conquer-Serie guckt, konnte man mit ganz vielen Bodeneinheiten jeden Panzer kaputt machen. Ne? Die haben mit MGs auf den Panzer geschossen und irgendwann war dieser Panzer auch hinüber. Ah. Jetzt mal das so gesehen. Und bei Schlacht um Mittelerde, jetzt natürlich ohne Panzer, aber dort war es halt so, hatte man Leute mit Speeren und Reiter, dann sind die Reiter schnell gestorben, weil die halt in diese Speere reingelaufen sind. Also das hatte einmal diesen Filmcharakter und auch ein bisschen Realismus. Und das fand ich unglaublich gut. Also da ist mir das erste Mal aufgefallen. War dann ja in Rome Total War auch so. Das habe ich aber nie gespielt. Da habe ich nur Videos gesehen. Aber im Endeffekt war es dann ja da auch so. Nur halt umgemünzt auf römische Einheiten mit Elefanten und Hannibal und stimmt. So, ne? Ja, da konntest du das auch machen mit Belagerung und dann hattest du auch deine Burg, die du verteidigt hast. Richtig. Und das, ja, stimmt, das kann man, geht auch in die Richtung. Also wie gesagt, Schlacht um Mittelerde 2, hast du den auch mal gespielt, Adrian, oder hast du... Also 2 habe ich jetzt leider nicht gespielt, ich habe immer nur den ersten gespielt, ich glaube, wir haben den sogar auch zusammen gespielt gehabt. Ja. Aber den zweiten Teil, den wollten wir uns mal holen, haben wir aber, glaube ich, nie gemacht. Also ich nicht. Und ich habe ihn dann nicht mit dir gespielt, glaube ich. Also ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe ihn hier, kann ich zu sagen, man kann den sich holen, weil der erste Teil jetzt so teuer ist und da gibt es auch noch eine Erweiterung. Gab ein paar neue Einheiten, etwas andere Kampagne. Im Endeffekt ist es dasselbe Spiel. Bisschen aufgehübschere Grafik und ich glaube, an Völkern gab es auch dann noch die Zwerge, die waren, glaube ich, im ersten Teil nicht da mit drin. Das kann man sich holen, kann man auch nachholen, hat das gleiche Spielprinzip. Nur der erste war halt für mich so packend, weil das kam so zu den Filmen raus und das war einfach gut. Ich bin ein großer Herr der Ringe-Fan und wenn jetzt zum Hobbit auch noch so ein Spiel rauskommen sollte, was ich zwar nicht glaube, aber sollte das, werde ich das, glaube ich, auch spielen. Ja. Alleine, weil man diese Einheiten dann in Miniaturformat und das ist einfach, finde ich gut. Ich finde es gut. Ja, finde ich auch. Ne? Ja, gut. Das wäre Schlacht um Mittelerde 2004. Das war eigentlich auch einer mit der großen Lizenztitel, die ich noch abhandeln wollte. Star Wars hatten wir ja schon. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr noch was zu dem Empire at War sagen wollt. Ich weiß gar nicht, wann das jetzt rausgekommen ist. Ja. Aber jetzt dürft ihr. Also, soll ich noch was zu Star Wars Empire at War sagen, oder? Hast du das gespielt? Ja, also ich habe auch das Add-on davon. Also, da muss ich sagen, ich habe ja damals Star Wars Force Commander gespielt. Da war das ja schon so, dass man seine Basis aufgebaut hat, sich Einheiten beschafft hat. Oder nee, das war sogar gar nicht so. Das war so, dass man sich nur Einheiten, meiner Meinung nach, aus dem Weltall holen konnte und dann waren die fix auf dem Boden. Ich glaube, da war nicht so viel mitbauen. Aber bei Star Wars Empire at War ist es so, man hat eine festgelegte Basis, ob man jetzt Rebelle ist oder dem Imperium angehört. Und man hat bestimmte Punkte und diese Punkte kann man ausbauen. Ne? Also man hat schon Bauplätze, die sind aber noch nicht immer bebaut. Und man kann die weiterentwickeln, man kann sich Verteidigungstürme bauen und dann produziert man seine Einheiten, sei es die riesengroßen AT-ATs oder die AT-STs oder Sturmtruppen. Und wenn man die produziert hat in seiner Basis, dann konnte man die an bestimmten Checkpoints, die man einnehmen musste, konnte man die anfordern und dann sind die quasi über das Weltall mit Barkassen oder sonstigen Transportmitteln abgesetzt worden und dann konnte man damit halt in den Kampf ziehen. Und das Interessante war, man hatte halt seine Helden. Ja, es gab ein richtiges Heldenspielsystem quasi. Man konnte wählen zwischen Boba Fett, Darth Vader oder bei den Rebellen halt Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi. Man hatte halt die große Vielfalt. Und wenn man jetzt meinte, gut, man möchte nicht mehr auf dem Boden kämpfen, dann konnte man das Ganze auch in das Weltall verlagern und dort Weltraumschlachten durchführen. Also das fand ich jetzt für den LAN-Modus ganz interessant auf jeden Fall. Wenn man mal mehr Lust hatte, im Weltall zu spielen, hat man das gemacht oder sonst hat man halt Bodenkämpfe ausgefechtet. Andererseits war es dann aber auch so, wenn man jetzt sagte, okay, ich möchte beides haben, dann konnte man sich überlegen, dass man gegeneinander eine Kampagne spielt, Imperium gegen die Rebellen und da war es dann so, dass man etwas anderes Setting hatte, man hatte eine Sicht auf ganzes Planetensystem, auf verschiedene, auch so ganz bekannte Planeten wie Tatooine beispielsweise oder Hoth. Und das Coole war, man hat einfach die versucht einzunehmen. Man konnte dann dadurch, dass man die eingenommen hat, konnte man mehr Geld machen und man hat ein richtiges, ja, man hat sich ein richtiges Imperium aufgebaut und man hat sich zwischendurch halt immer bekriegt und man konnte sich immer selber aussuchen, ob man die Schlacht, die man jetzt in diesem großen Kartenmodus ausführen kann, da konnte man sich überlegen, ob das der Computer für einen ausfechtet oder ob man das selber nochmal durchführt. Wobei man meistens dann besser gefahren ist, wenn man das selber alles befehligt hat. Aber der Nachteil war natürlich, dass es immer viel Zeit gedauert hat, um das überhaupt dann fertig zu machen. Und der Vorteil war, man konnte das alles, wenn man meinte, oh, man hat nicht mehr genug Zeit, heute weiterzuspielen, konnte man das abspeichern und für die nächste Session weiterspielen. Also das war schon sehr interessant und das kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Sollte man mal gespielt haben, macht auf jeden Fall Laune. Hätte ich es mir doch holen sollen, ey. Es hört sich doch ganz gut an. Ich habe mir auch gerade ein paar Screenshots angeguckt. Vor allem die Grafik, die ist auch nicht schlecht. Ja, ist sehr gut gemacht. Ich sehe es auch gerade. Und man kann auch sehr nah an die Einheiten ranzoomen. Und das Coole war jetzt auch am zweiten Teil, am Add-on, man hatte nochmal eine Fraktion mehr. Das Konsortium. Das war halt genau zwischen dem Imperium und den Rebellen. Es war halt denen gegenüber neutral. Und man hat halt sein eigenes Ding gemacht und gegen beide gekämpft. Aber oder man konnte sich zusammenschließen und gegen den anderen kämpfen, beispielsweise. Ja. Ja, aber das Spiel war ja jetzt in der alten Trilogie angesiedelt, ne? Ohne diesen ganzen. Richtig, genau. Das ist jetzt Clone Wars, Schnickschnack und sowas, ne? Genau, deswegen finde ich es auch persönlich sehr interessant, weil ich habe ja schon einige Spiele gesehen, wo dann beides gemixt wurde und das finde ich dann nicht ja, so gut. Das ist ja und hier hat man sich wirklich nur an der alten Saga gehalten Und dadurch ist das auch so interessant. Ja, gut. Habe ich jetzt nicht gespielt, muss ich glaube ich auch nochmal nachholen. Ein Spiel, was ich selber nicht gespielt habe, das hast du aber, Adrian, das habe ich bei dir mal gesehen. Joint Task Force. Ja, genau. Ich glaube, hatten wir das nicht mal zusammengespielt? Nee. Ich habe es aber bei dir mal, du hast mir das mal gezeigt. Willst du was zu sagen? Ist das erwähnenswert oder ist das so ein Titel, der halt einfach in der Masse untergegangen ist? Nee, also ich muss ehrlich sagen, das war ein ganz interessantes Spiel. Für mich leider zu wenig Missionen und Maps, weil das Tolle an dem Spiel ist, man kann all die Missionen, die es da gibt, kann man im Koop spielen. Also die ganze Kampagne kann man sich im Koop reinziehen und man hat zusammen das alles befehligt. Und das Tolle ist einfach, man hatte wieder, so wie bei Commandos, eine festgelegte Anzahl an Einheiten und man musste mit diesen festgelegten Leuten oder Einheiten die ganze Mission halt schaffen. Und es war auch sehr realistisch gemacht. Also ist zum Beispiel die Einheiten, so wie jetzt wie bei Command & Conquer Generals, waren jetzt nicht grün, blau oder rot, ne, mit den Farben, sondern es waren die Originalfarben, so wie sie in echt auch zu unserer heutigen Zeit benutzt werden. Und das spielt in verschiedenen Regionen, sei es in der Wüste, bei Afghanistan oder Bosnien, dann auf einmal im Schnee. Und das war halt schon sehr interessant und das kann ich auch nur empfehlen. Ja, dann müssen wir uns das, glaube ich, auch nochmal an genau. zu Gebüte Aber das führen. Ist halt nicht so, dass man da seine Basis aufbaut. Ja. Man hat halt festgelegte Einheit und man geht dann das zusammen in der Kampagne durch. Also das habe ich hauptsächlich gespielt in der Kampagne. Ich weiß jetzt nicht, ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, wie es im Multiplayer-Modus war, ob man gegeneinander spielen konnte und also laut, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Laut Wikipedia-Artikel gibt es auch den Multiplayer neben dem Koop. Ich tippe mal, das wird dann so sein wie bei World in Conflict, ne? Dass man Einheiten anfordert und ohne Basisbau, ne? Gegen Geld. Ja, und das Gute war natürlich auch, man konnte sich als Einheiten auch Luftschlag anfordern und dann ist irgendwann so ein Panzerkiller gekommen und hat dann alles weggefetzt. Und ja, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, geil. Also liebe Hörer, ihr seht, wir haben auch einige Spiele nur angespielt oder einen Teil von uns nur. Also es gibt viel nachzuholen. Soll euch ja auch als Anregung dienen. Gut. Das war jetzt so ein Spiel, was mir eingefallen ist, was du in deinem Regal stehen hattest, was ich immer beäugt habe. Ja, dann müssen wir das irgendwann nochmal spielen. Ja, das ist aber wohl. Gut, das kam, glaube ich, auch 2005, 2006 oder so raus, habe ich gerade geguckt. Ja. Matze, bist du noch da oder schon eingeschlafen? Nein, ich lebe noch. Gut. Ja, Matze, was hast denn du für einen Titel? Ja, ich denke, da können wir, glaube ich, alle was zu sagen. Herbst 2006, Company of Heroes. Yes. Ja. Ich denke, unbedingt erwähnenswert in diesem Podcast, wenn wir über Echtzeitstrategiespiele sprechen. Matze, ja, einen Moment, darf ich dich kurz unterbrechen? Also wir haben jetzt eine Stunde. In Anbetracht der Sache, dass wir jetzt gerade bei Company of Heroes angelangt sind und schon 2006, machen wir noch fertig, ne? Also, liebe Hörer, wird ein bisschen länger als jetzt sonst, aber wir machen da noch einen kleinen Schwung hinterher, weil Company of Heroes ist ein Titel, der liegt uns allen sehr am Herzen und da solltet ihr drüber was hören, denn der ist gut. Ja, ja, und man macht ja normalerweise auch das Beste zum Schluss, nicht? Richtig. Ich meine, es kommen noch so ein, zwei gute Titel, die sollten wir danach auch noch erwähnen, aber Company of Heroes ist eigentlich schon so für diese Folge ein würdiger Abschluss. Genau, und eigentlich auch das Nonplusultra, was man immer noch spielen kann und was gerade auch aktuell ist. Weil da haben wir dann auch noch ein paar News. Ja, Matze, bitte, fahr fort. Es geht im Prinzip, Zweite Weltkriegs-Setting. Am Anfang, ich glaube, die beiden Parteien sind Alliierte und die Achsenmächte. Man startet, glaube ich, mit seiner Hauptquartier heißt es, glaube ich, wo du, man hat dann, glaube ich, eine Einheit Pioniere und muss dann ja sehen, dass man sich erstmal die wichtigen Gebäude für Entwicklung von weiteren Einheiten und Forschungsanstalten, dass man dort die Pioniere baut und dass man sich ja mit den Pionieren dann auch Checkpoints, sage ich mal, einnimmt, worüber man dann die drei Ressourcen, Munition, Arbeitskraft und Kraftstoff sich holen kann, wodurch je mehr Checkpoints man eingenommen hat, desto höher ist die Ausbeute pro Minute, sage ich mal. Und für jede Entwicklung von irgendwelchen Forschungen oder dem Bau von Einheiten gehen halt die Ressourcen drauf. Und was du auch schon gesagt hast, ich glaube, es war bei Warcraft 3, fing es an mit diesen Doktrinen. Das war bei Company of Heroes ja auch sehr stark, dass man sich dann, ich glaube, für eine von drei Doktrinen immer entscheiden musste und da dann sich immer weiterentwickeln konnte und demnach auch irgendwie spezielle Sachen für sich freischalten konnte, wie zum Beispiel einen Aufklärungsflug oder dass ein Flugzeug dass man ein Flugzeug über den Gegner fliegen lässt, was dann beschießt, oder dass man sich irgendwelche anderen Panzer schicken lassen kann. Ja. Ja, Company of Heroes, richtig. Was ich noch zu Company of Heroes zu sagen habe, wie gesagt, das ist dieses Micromanagement, was ich vorhin schon angeführt hatte bei Dawn of War, weil erstmals konnte man Einheiten auch upgraden, dass man zum Beispiel einem Infanterietrupp konnte man auf einmal bessere Gewehre geben oder man konnte den Pionieren, man konnte zusätzlich entwickeln, dass Sprengfallen gelegt oder entschärft werden können, dass Flammenwerfer konnten die Pioniere, glaube ich, auch haben. Genau, oder Minensuchgeräte oder ähnliches. Ja. Es war alles möglich, dass man die einzelnen Einheiten noch zusätzlich upgraden konnte. Und was hier ganz interessant ist bei dem Spiel, wir hatten ja vorhin die Diskussion wegen Gebäude besetzen und hin und her. Die Fußeinheiten konnten in alle Gebäude rein und haben diese dann besetzt und aus diesen Gebäuden beschossen. Das hieß, die Gebäude haben zusätzlichen Schutz gewährleistet. Es war auch möglich, mit Einheiten Gebäude zu besetzen und diese entsprechend als Kaserne zu nutzen. Also sprich, hat man diese als Außenposten ausgebaut, dann war es ein besetztes Gebäude, was weiterhin Infanterieeinheiten produzieren konnte. Und was auch noch sehr interessant war, was man so vorher auch nicht kannte aus den Spielen, gab es im Gelände einen Berg, war der natürlich, konnte man nicht durch diesen Berg durchschießen. Fahrzeugwracks waren aber in der Regel optische Objekte, also optische Sachen auf der Karte, aber keine Sachen, die Schutz gewährleistet haben. In diesem Spiel war es interessant, man konnte die Einheiten hinter solche Objekte schicken und man hatte dann auch einen kleinen Cursor, der angezeigt hat in Rot, Gelb, Grün, ob dieses Objekt der vermeintlichen Einheit Schutz gewährt. Das fand ich immer sehr interessant, weil konnte man das Gelände, Trümmer, Fahrzeugwracks auch entsprechend ausnutzen. Und was hier sehr interessant war, also wie gesagt, bei Company of Heroes muss ich sagen, das ist in der Hinsicht ein außergewöhnliches Strategiespiel, weil, wenn man sich jetzt mal Command & Conquer oder andere Strategiespiele anguckt, da gab es zwar schöne Maps, aber die Panzer, die flogen immer so über die Map. Also es sah immer aus, als wenn Fahrzeuge und Panzer fliegen würden, als wenn die so schweben. Und die Einheiten, also die Personen passten nie so richtig zum Maßstab der Fahrzeuge. Bei Company of Heroes war es so, Panzer hatten eine Größe im Gegensatz zu der Infanterie, das hat man geglaubt. Wenn da ein Tigerpanzer über die Map gerollt ist, dann war das auch ein großes Monstrum, was halt gegen den Gegner gekämpft hat. Und interessant war, dass dieser Panzer, der wirkte massiv, der wirkte schmutzig, der wirkte schwer, und wenn da Krater waren, dann, also ich weiß nicht, jeder kennt die Szene aus der Soldat James Ryan, wo dieser Panzer in diesen Schützengraben reinklappt. So ist dieses Spiel. Der Panzer neigt sich und hebt sich in diesen Kratern, und wird ein Panzer zerschossen und explodiert, dann war da auch ein Wrack. Das verschwand nicht, versunk nicht im Boden oder sonst irgendwie, da war ein Wrack. Und das lag bis zum Ende der Map auf des Spiels auf dieser Map. Genauso wie zerstörte Gebäude. Oder das war manchmal echt doof. Ja, aber es war realistisch. Es ist wirklich purer Realismus, also für so ein Spiel realistisch gewesen. Genauso wie, wenn man nimmt dieses Micromanagement an den Fahrzeugen. Man konnte auf einen Panzer schießen und man konnte an dem Panzer zumal den Motor nur zerstören, dann war der Panzer langsam. Man konnte an dem Panzer die Hauptkanone zerstören, dann konnte der Panzer nicht mehr schießen. Der Panzer konnte aber noch fahren. So. Ja, und zum Beispiel, es war glaube ich auch so, dass du, wenn du mit einem anderen Panzer angegriffen hast, dass du immer gesehen hast, möglichst von hinten auf den Panzer zu schießen. Ja, genau. Weil er hinten nicht so eine dickere Panzerung hatte. Also, da hast du den auch viel schneller kaputt gekriegt. Und es, was ich vorhin schon bemerkt hatte, in dem Spiel hattest du einen Infanterietrupp, der keinerlei Sprengwirkung hatte, sprich nur Handgranaten, ganz normale Handgranaten, dann warst du gegen Panzer machtlos. Ja. Du konntest mit dem MG so viel drauf schießen, wie du wolltest, das hat dir nichts gebracht. Und das war halt interessant, weil das hat wieder eine, wie bei Herr der Ringe auch, eine entsprechende taktische Komponente reingebracht. Weil habe ich nur an meiner Front, weil ich rushen möchte, viele, viele Infanterieeinheiten, ganz normale, dann hatte ich keine Chance, sobald dort ein Panzer kam. Weil diesen Panzer musste ich knacken. Und das war halt nur mit bestimmten Infanterieeinheiten möglich. Oder halt entsprechend schweren Geschützen wie Pax oder anderen Panzern. Und das macht dieses Spiel halt so... also ich will nur dran denken, Adrian und ich, wir haben Stunden verbracht mit dem Spiel gegen Computergegner. Und wie oft wir da gescheitert sind, weil wir einfach nicht schnell genug Fahrzeuge oder panzerbrechende Sachen an der Front hatten. Und das hat, also das war manchmal echt... Manchmal fand ich das krass. Also echt. Also wie gesagt, ich es gab ja, hattest du jetzt zu der Erweiterung schon was gesagt? Nee, hatte ich noch nicht. Also es gibt zum ersten Teil ja zwei Erweiterungen. Die weitere Spielmodi und halt... Neue Einheiten, beziehungsweise eine neue Gruppe, nämlich die Briten, dazu gebracht haben. Und im Endeffekt, dieses Spiel bietet auch so viel Möglichkeit. Ist man der Front, die Frontsau, die wirklich vorne mit kämpfenden Einheiten arbeiten möchte, den Gegner Auge um Auge gegenüberstehen möchte, dann hat man die Möglichkeit, entsprechende Doktrin zu wählen. Bin ich ein Hardliner, der einfach mit schweren Panzern die Front belagert, dann habe ich auch die entsprechende Doktrin. Bin ich lieber der Mensch, der sagt, okay, ich verbarrikadiere mich in meiner Basis, halte diese sicher und rotz den Gegner oder das, wo ich den Gegner vermute, mit Artilleriebeschuss voll, noch und nöcher, bis dann nur noch verbrannte Erde ist, wo kein Stückchen Gras mehr wachsen kann, dann kann ich das auch machen. Und das war halt sehr interessant, dass dann entsprechend die, das war halt möglich. Und das finde ich halt so interessant an dem Spiel, weil dadurch kann man im Multiplayer oder halt auch spielt man nur gegen den Computer entsprechend kommen. Na? Ich kann nicht auflegen. So. Yes. Sorry. Ja, ihr merkt, das ist alles live hier. wo war ich stehen geblieben? Genau. Dass man halt im Multiplayer das entsprechend kombinieren kann, wer welche Doktrinen nimmt. Was man auch noch zu dem Spiel sagen muss, was sehr, sehr gut ist. Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Ich werde alt. Helf mir doch mal. Adrian, du hast noch gar nichts gesagt. Ja, ihr macht das ja so schön. Ja. Und das stimmt ja auch alles, was ihr sagt. Aber ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Also ich kann nur sagen, es war immer ein tolles Spiel, vor allem unsere Sessions. Diese eine Map, die wir gespielt haben, das war eine Map, die von anderen Leuten erstellt wurde, aus einem Map-Pack. Da haben wir auch stundenlang gespielt. Ich glaube, 4 Stunden haben wir gespielt, ja, oder so. Ich meine ja. Und eigentlich waren wir immer kurz davor, dass uns der Computer fertig macht, aber wir haben es trotzdem irgendwie immer geschafft, uns aus dem Nichts wieder aufzubauen und Stück für Stück vorzurücken, bis wir dann gewonnen haben. Also man hat echt viel Spaß dabei gehabt und es ist immer noch so. Ja, manchmal hatte ich echt das Gefühl, so schnell wie die Gegner, also wir haben eine Map gehabt, wo du irgendwie 2 Brücken hattest oder so und dann, wie schnell die Gegner immer mit ihren Panzern an dieser Brücke waren, das fand ich so schlimm. Und dann bist du halb gestorben und dann hast du doch irgendwie noch es geschafft, den Spieß umzudrehen. Ja, das war, wie gesagt, das war immer. Ich meine, der Vorteil war ja, war man besiegt, dass das Hauptquartier zerstört war, hieß das ja nicht, dass man komplett raus aus dem Spiel ist. Sondern man konnte ja, wenn man entsprechend im Multiplayer unterwegs war, dann konnte man sich ja in die Basis des Verbündeten retten und hat dann entsprechend dort dann sich wieder sammeln können, beziehungsweise dann bei den Briten war es ja sogar möglich, ein mobiles Hauptquartier zu errichten, was ja wirklich noch weitere taktische Möglichkeiten brachte, ne? Man darf halt nicht vergessen, dass dieses Spiel trotz dass der Publisher nicht mehr besteht, dass es weiterhin noch spielbar ist über Steam und dass immer noch eine riesengroße Fanszene, die Maps noch und nöcher oder Mods, also ich will nur daran erinnern, der Eastern Front Mod, der hat das gemacht, was jetzt der zweite Teil vom Entwickler gemacht hat. Ne? Die haben ein komplettes spielbares System mit russischen Einheiten eingebracht, was sogar wirklich spielbar ist. Also das wirkt wie vom Publisher selber. Ich habe jetzt nie nachgeguckt. Ich tippe ja sogar, dass das der Publisher selber war, dass der irgendwie mit einem Mod gearbeitet hat. Aber wenn nicht, würde, also wie gesagt, dann ist das eine grandiose Arbeit gewesen von den Leuten, die das gemacht haben. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das Spiel können wir nur wärmstens ans Herz legen, weil das ist wirklich ein, also das ist wirklich eins meiner Highlights. Ich meine, der erste Teil müsste mittlerweile auch auf jedem Laptop und alles, auf jedem Computer, den man so zu Hause stehen hat, laufen. Und den kann man sich auch, also der macht sogar alleine Spaß, wenn man alleine gegen den Gegner spielt oder entsprechende Spielmodis wie Wellen, also Gegnerwellen oder halt auch nur die normale Kampagne, kann man sehr, sehr gut spielen. Und ist natürlich so ein Setting, manche sagen ja, das Zweite Weltkriegs-Setting ist ein bisschen ausgelutscht, habe ich nicht mehr so die Lust drauf und so, aber den Titel kann ich wirklich ans Herz legen und der hat halt auch authentische Einheiten. Also das ist, hat alles Hand und Fuß, was da so produziert wird und dann rumläuft. Ne? Auf jeden Fall. Zu der ganzen Beweihräucherung können wir noch erwähnen, es gibt einen zweiten Teil. Der hat allerdings ein paar Neuerungen. Also es gibt jetzt nur noch die Russen und Deutschen. Also es hat sich jetzt komplett an die Ostfront verlagert. Ist ein bisschen... wie soll man sagen, man kann alles ein bisschen nach seinen Wünschen einstellen, was die generelle Doktrin angeht. Man hat natürlich auch wieder entsprechende Freispielmöglichkeiten, wie das halt in der heutigen Zeit so ist, was sein muss, was jedes Spiel mittlerweile hat. Ich sag mal so, der Umfang, also wie man sich das einstellen kann, ist schon nicht schlecht. Ich finde es halt nur mit diesen Freispielmöglichkeiten für so ein Strategiespiel einfach blöd. Weil ein Strategiespiel kaufe ich und da möchte ich dann von Anfang an im Multiplayer alles zur Verfügung haben. Weil dann möchte ich das Spiel so spielen, wie ich das denke und nicht erst 120 Stunden in das Spiel investieren müssen, um entsprechende Erfolge zu erreichen, damit mir bestimmte Generäle oder bestimmte Verbesserungen freigeschaltet werden oder Einheiten, damit ich die dann in dem normalen Multiplayer mit meinem Kumpel, vielleicht sogar der nebenan sitzt und benutzen zu können. Das finde ich nicht gut. Das haben sie leider ein bisschen schlecht gemacht. Und dass halt keine amerikanischen Einheiten mehr sind, obwohl man ja sagen muss, es soll jetzt, glaube ich, nächsten Monat wird ein Add-on rauskommen mit der Western Front. Also da werden zumindest amerikanische Einheiten, soweit ich das gesehen habe, wieder ins Spiel eingeführt und halt die deutschen Einheiten, die an der Westfront gekämpft haben. Also kann man, müssen wir mal gucken, wie das wird, ob das dann entsprechend genauso gut wird wie der erste Teil. Aber den ersten Teil kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen und die Grafik ist auch immer noch immer gut, immer noch gut. Kann man immer noch angucken. Ne? Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Gut, so viel zu dem Top-Spiel Company of Heroes. Ja, ich habe jetzt noch zwei beziehungsweise drei Titel, obwohl wir den einen auch in zwei Titel in eins abhandeln können, die wir nochmal erwähnen sollten. Ich weiß nicht, habt ihr noch welche oder war das jetzt so das Spiel, wo bei euch dann quasi das Strategiezeitalter aufgehört hat? Ja, also das war für mich so jetzt eins der letzten Spiele, die ich auch immer noch aktuell spiele. Gibt natürlich noch ein paar andere, so wie Napoleon Total War oder Empire Total War. Genau, das wären auch zwei Titel gewesen, die ich jetzt nochmal hätte genannt. Genau. Ja, Total War Serie gibt es ja verschiedenste. Ja, Empire und Napoleon haben natürlich nochmal so einen netten Twist, weil die, oder Twist, also die haben eine sehr interessante Epoche, behandeln die beiden. Adrian, willst du was dazu sagen? Das haben wir auch sehr oft, sehr häufig gespielt. Ich meine, Matze, du hast Empire oder Napoleon? Welches war es von den beiden? Beides. Beides. Ja, beides. Okay, gut. Das wusste ich jetzt nicht. Ja, dann kannst du ja auch was dazu sagen. Ja. Ja, so, ich soll jetzt was dazu sagen. Ich dachte, Adrian fängt an. Achso, ja. Also, auf jeden Fall Napoleon Total War. So wie Christoph das vorhin schon gesagt hatte, basiert nach dem gleichen Spielprinzip wie Rome Total War, weil das ja von der Total War-Reihe ist. Und spielt halt, also jetzt Napoleon Total War spielt halt in Europa zu den napoleonischen Kriegen und Empire Total War zum Unabhängigkeitskrieg in den USA. Und das Gute ist halt an den Spielen, also vor allem was sehr gut gelungen ist bei Napoleon Total War, dass man zusammen eine Kampagne spielen kann und letztendlich ganz Europa versuchen kann zu erobern, was aber auch viel Zeit bedarf. Also man kann sich jetzt nicht einfach hinsetzen und sagen, okay, heute erobern wir mal Europa an einem Abend. Das muss man schon auf mehrere Abende aufteilen, sich die Spielstände abspeichern und dann kommt man irgendwann diesem Ziel näher. Das gab es leider bei Empire Total War leider nicht. Dieser Kampagnenmodus, man konnte letztendlich nur sich aussuchen, auf welchem Schlachtfeld will man kämpfen. Und dann hat man das ausgefechtet, entweder am Wasser oder im Wasser oder auf dem Land. Und so war es eigentlich vom gleichen Prinzip her auch bei Napoleon Total War, nur mit anderen Einheiten und zusätzlich dieser Kampagnenmodus. Müssen wir da nicht immer noch ein Spiel zu Ende spielen eigentlich? Ja, aber da habe ich, glaube ich, die Spielstände nicht mehr, weshalb alles verloren ist. Ach, Adrian. Ja, aber es sei denn, du hast sie noch. Ich habe den, glaube ich, noch. Also ich muss sagen... Müsste ihn noch haben. Also ich muss sagen, zu dem Spiel, die Kämpfe fand ich sehr gut. Auch diese Szenarienschlachten. Das ist ähnlich wie bei Stronghold. Fand ich es sehr gut. Ja, auch, da ist es ja auch wieder. Wie setzt man Reiterstaffeln ein oder die, wie setzt man Reiterstaffeln ein? Wie setzt man seine Kanoniere oder die Artillerie ein? Aber diese ganze, ganzes Drumherum mit der Kampagne, das fand ich ziemlich schwer. Oder wie fandet ihr das? Also ich fand das mit Europa verwalten und mit Bündnissen super schwer. Ja klar, um erstmal reinzukommen, wenn man das vorher noch nicht gespielt hat, dann dauert es ein bisschen, bis man es versteht. Am Anfang ist es sehr komplex, man kann halt sehr viel einstellen, man kann Politiker wählen, man kann alles dafür tun, dass die Bevölkerung einen liebt und dementsprechend keine Unruhen ausbrechen und man dann gegen eine Armee kämpfen muss, die man nicht bewältigen kann, weil alle Truppen an der Front sind. Und Das sehe ich schon, es ist schwierig, aber wenn man sich erstmal eingearbeitet hat und das verstanden hat, dann kann man richtig toll spielen und das macht dann auch richtig viel Spaß. Ja. Ja, also wie gesagt, den Titel. Aber der braucht schon, da braucht man schon etwas Hardware, starken PC, glaube ich, ne? Das war schon grafisch ein bisschen besser. Ja, wenn du gute Einstellungen Ja. haben willst, schon, ja. Also wie gesagt, Total War Serie gibt es ja auch mittlerweile den Rome Total War 2 und Shogun 2. Sind aber alles so. Da muss man gucken, ob man das Setting mag. Also, da bietet die Serie aber recht viel. Vom Mittelalter über Ja. antikes Asien bis hin zu Amerika in der Kolonialzeit oder halt dann Rom mit den Schlachten. Ja, das war Total War. Ein Titel habe ich noch und dann sind wir eigentlich auch schon fertig, weil mehr haben wir dann nicht. StarCraft 2 hatten wir beim letzten Mal ja schon mal angequatscht. Das Ja. war ja der neueste Titel. Und ansonsten habe ich dann aufgehört mit Strategiespielen. Und alles Weitere wären jetzt nur Titel, die wir hier runterrattern. Die kann man aber auch bei Wikipedia oder in entsprechenden Spielezeitschriften nachlesen. Ein Titel, den ich aber noch erwähnen möchte, ist World in Conflict von 2007. Und das ist ein Titel, da muss ich sagen, der hat auch wieder das Setting USA gegen Russland. Russland invasiert die USA und da muss ich sagen, eine wunderbare Kampagne. Also da muss ich sagen, ist der Multiplayer relativ kurz, weil man, wie Adrian vorhin schon erwähnt hat, wie bei dieser Joint Task Force, man hat halt keine Basenbau, sondern man fordert Einheiten an, die dann per Luftabwurf ins Kampfgebiet geschafft werden. Und im Multiplayer fand ich es halt ein bisschen schade, dass man sich immer also man musste sich für eine der vier Gruppen entscheiden. Nehme ich Infanterie, nehme ich Panzer, nehme ich Artillerie, nehme ich Luft. So, das heißt also, ich war gebunden. Hatte ich Luft, hatte ich nur Hubschrauber. Habe ich Artillerie, hatte ich nur Artilleriepanzer. Nehme ich Panzer, habe ich Panzer. Nehme ich Infanterie, habe ich schlicht nur Infanterie. Und das war dann bei 1 gegen 1 Matches sehr, sehr schwer, fand ich. Beziehungsweise hat halt nicht so den Spaß gebracht, weil das dann recht schnell zu Ende ging, wenn der andere entsprechend die richtige Doktrin gewählt hat. Und da musste man dann sehr viele im Multiplayer sein, was dann wiederum aufgrund der kleinen Maps etwas schwer war. Aber die Kampagne ist absolut gut, weil das ist mit eins der realistischsten Spiele, die ich so kenne, wo es einfach um den Überlebenskampf der Amerikaner im eigenen Land geht, bis hin zu einem Atomabwurf im eigenen Land und Zurückdrängen der Russen und also wirklich eine super schöne Kampagne und halt durch dieser große Realismus-Effekt, weil es sind halt wirklich, es spielt glaube ich so, soll glaube ich so in den zum Zeit des Kalten Krieges spielen, also so Ende der 90er, Ende der 80er, ne? Anfang der 90er so. Und da hat man halt auch diese Einheiten und Fahrzeuge von damals. Beziehungsweise man hat halt auch keine Superwaffen in dem Sinne, keinen anderen Schnickschnack, keine Spezialtruppen, sondern man hat halt seine Einheiten und die werden auch nicht aus irgendwelchen Fabriken, die man in die Butnik baut, kommen fertige Panzer raus, sondern es sind Panzer, die angefordert werden müssen und man hat halt nicht viel, wie es halt in so einer Konfliktsituation ist. Ne? Und daher kann ich diesen Titel wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Wenn man natürlich mit mehreren Leuten im Multiplayer spielt, dann hat das natürlich auch einen taktischen Tiefgang, weil man dann entsprechend die verschiedenen Eigenschaften einsetzen kann. Ne? Aber so 1 gegen 1 Matches sind dort nicht so gut, muss ich sagen. Oder wie seht Ja, ihr das das? stimmt. Ja, sehe ich genauso. Ja. Ja. Wie gesagt, das war noch der Titel. Da hat es dann bei mir aufgehört mit Strategiespielen. Ich weiß nicht, habt ihr sonst noch, aber ich sehe auch in meiner Liste hier alles Titel, die ich nicht gespielt habe, die später rauskamen. Ja, also ich glaube, Ein einziger, nee, ich glaube. Ich weiß nicht, Adrian, ja? Hast du den gespielt? End War? Tom Clancy's End War? Oder, Ja, den habe ich sogar auch, aber den finde ich persönlich nicht so gut gemacht. Also, weil die Kamera oder die Vogelperspektive ganz komisch gesteuert ist. Kann man spielen, aber ich fand das, also ich kann jetzt auch nicht mehr genau sagen, was genau anders war, aber es hat mich irgendwie nicht so gereizt, als ich es dann gespielt habe. Und es hatte nicht so den Faktor, dass man es länger spielt. Ich glaube, das war mit. Es war in der Zukunft auf jeden Fall. Du hattest modernere Fahrzeuge und Einheiten. Und ja, aber kann jetzt nicht viel dazu sagen. Ich meine, da haben sie es doch probiert mit Sprachsteuerung, aber das ging noch total ja, in die Hose. Ja, stimmt. Ne? Genau, das war das und das war ziemlich schwierig, mit der Sprache alles zu steuern. Ist so ähnlich wie bei Emergency 4 gewesen mit der Sprachsteuerung, hat auch nicht unbedingt immer geklappt. Mhm. Aber war eine nette Idee, aber es hatte halt keinen Spaßfaktor für längere Zeit. Ja, okay. Gut, ansonsten fällt mir hier nichts mehr ein. Es gibt zwar noch so ein paar kleinere Titel, wie dieses Faces of War und Man of War, aber das kam alles aus der Schmiede wie Soldiers, was wir ja auch schon mal besprochen hatten, meine ich. Ja, ich denke, dann wären wir durch mit den Strategiespielen, die wir so gespielt haben. Ja. Oder? Ja, nee, ich hab also nichts mir mehr, fällt auch nichts so mehr ein. Ich auch nicht. Kleine Prognose so zum Ende. Meint er, die Strategiespiele kriegen nochmal wieder so ein Hoch oder ist die Zeit einfach vorbei, weil in Zeiten von iOS und Android und Tower Defense Klon noch und nöcher ist kein Platz mehr für große Echtzeitstrategiespiele, so wie wir sie kennen? Weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn kommt, müsste ein neues Spiel irgendwie mal um die Ecke kommen, was auch irgendwie ein neueres Spielprinzip mal bietet. Ich glaube, sowas hätte entweder eine Chance oder einfach, dass eher so ältere Spiele einfach wieder mal von vielen Leuten gespielt werden. Also das würde ich eher erwarten, dass es irgendwie so eine Art Renaissance gibt auf alte, ältere Strategiespiele, die einfach mal wieder eine Zeit lang gespielt werden. Ja, also ich muss sagen, klar, Android und iOS, man hat immer sein Handy dabei, man kann da Strategiespiele drauf spielen, wie zum Beispiel alte Spiele, die man früher gespielt hat, kann man teilweise schon auf dem Handy spielen. Die Emergency sieht auch genauso aus wie damals. Und ich muss sagen, auf einem Handy das zu spielen, ist was ganz anderes als am PC, wo du online mit mehreren Leuten spielen kannst. Es hat ein ganz anderes Feeling und ich glaube, da kommt halt auch kein mobiles Gerät ran. Weshalb ich denke, dass Strategiespiele immer im Trend sind. Nur es wäre mal wieder Zeit, dass mal was Neues halt rauskommt. Also wie zum Beispiel, es sind ja jetzt nur Nachfolger von Company of Heroes gekommen. Der Sprung jetzt von Company of Heroes auf Company of Heroes 2 ist jetzt nicht groß gewesen. Da gab es nichts groß Neues, wenn ich ehrlich bin. Also jetzt im Spiel selber. Und wenn mal einfach eine neue Sparte irgendwie rauskommt von irgendeinem Publisher, denke ich mal, und das gute Bewertungen hat, dann gibt es da auch wieder einen Hype drum. Also ich sehe es so, ich denke mal, irgendwann werden die Strategiespiele wieder zurückkommen, aber das werden dann hauptsächlich Neuauflagen der alten Titel sein, was ich aber nicht schade finde, weil ich sag mal, die meisten der alten Spiele kann man heute auch noch spielen, weil die Grafik aufgrund dieser Top-Down-Sicht nicht wirklich viel schlechter ist. So, und das sehen wir ja in Company of Heroes, da hat sich grafisch nicht so viel getan und es sieht immer noch gut aus. Und als innovatives, also nimmt man World in Conflict, das ist grafisch wirklich gut. Und nehmen wir jetzt mal das, was wir auf der Gamescom angespielt haben, das Wargames, das ist jetzt groß im Kommen, also da kommen auch immer wieder Erweiterungen raus. Das ist ja, da kann man so weit reinzoomen, dass man denkt, man ist in einem Ego-Shooter, in einem Battlefield 4. Man muss halt gucken, wie das ist. Was ich immer ein bisschen sehe, ist, bringt man ein Spiel raus, was 24.000 Erweiterungen hat, dann wird es irgendwann uninteressant, weil man kann nicht alle Erweiterungen haben. Und es fehlt dann einfach so, dass diese Spiele rauskommen, die eine Erweiterung maximal mit sich bringen, beziehungsweise die alleine bestehen können. Ne? Und wir müssen mal gucken. Ich meine, StarCraft 2 hält so, was Turnierstrategie angeht, immer noch die Fahne hoch. Company of Heroes kommt neuer Content zu raus. Da seien wir mal gespannt, was so noch kommt in nächster Zeit. Ne? Vielleicht kommen noch ein paar Lizenztitel. Mal gucken. Ne? Jo. Gut. Ich denke mal, dann haben wir jetzt nach gut anderthalb Stunden auch den zweiten Teil und damit halt die komplette Strategiespielserie abgehandelt. Ja, wir bedanken uns bei euch Hörern fürs Dranbleiben. Und ich hoffe, wir konnten euch ein paar Anregungen für Spiele, die ihr nachholen könnt, geben, beziehungsweise vielleicht habt ihr auch eigene Erfahrungen, die könnt ihr uns gerne zumailen, beziehungsweise uns twittern. Ich denke mal, in der nächsten Episode werden wir uns dann einem neuen Thema widmen. Wir haben da auch schon so ein paar Themen zur Auswahl. Dann versuchen wir uns auch mal wieder an die Zeit zu halten. Aber wir wollten jetzt das Thema Strategiespiele abhandeln. Das haben wir, denke ich, auch ganz gut geschafft. Und ja, dann sage ich mal für heute tschüss, Feierabend und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ja. Ne? Bis dann. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao.